Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Oliver Gassner und der Herr, der da neben mir eingeblendet ist, die Podcast-Hörer hören es noch nicht, aber den Gunter Dück, die Wild Duck sozusagen, den kennen viele nicht nur von der Republika, sondern auch Film, Fernsehen und vor allem den Bücherregal. Hallo Gunter. Hallo, Oliver. So, wir hatten kürzlich mal vereinbart, 20 Minuten miteinander zu reden. Ich weiß nicht, ob es eine Stunde war oder mehr. Aber auf jeden Fall habe ich beklagt, dass Gunther gar nicht mehr so häufig oder dass er keine Podcast-Reihe mehr hat. Und wir planen gelegentlich mal was einzustreuen hier. Und ich, an Themen, wie er Gunther kennt, ist er nicht verlegen. Bevor wir jetzt zum Thema von heute kommen, es soll Leute geben, Gunther, die dich noch nicht kennen. Kannst du versuchen, in 2,5 Sätzen, ich weiß, das ist eine Challenge. Gut, da kratzt sich am Kopf für die Podcast-Hörer. In 2,5 Sätzen so grob zu sagen, was du mal gemacht hast und was du heute tust. Ja, ich war als Kind immer gut in der Schule, wollte Dichter werden, was meine Eltern nie erlaubt hätten, weil die Ei. Bauern sind. Okay, ich habe dann Mathe studiert, weil das was Vernünftiges ist in Göttingen, habe dann nochmal Diplom-Doktor gemacht und habe eine Stelle in Bielefeld bekommen für so Informationstheorie. Das ist heute sowas wie Internet. Und war das dann schon die Professur oder war Da hab ich Doktor gemacht und dann ein paar, 3 Jahre habilitiert und dann habe ich 5 Jahre eine Zeitprofessur bekommen, um mich zu bewerben. Und da ich für Internet gemacht habe, gab es genau 0 Stellen zur Bewerbung in diesen 5 Jahren. Später erst. Da konnte ich mir eine Stelle aussuchen, aber nicht damals. Und da bin ich gezwungen gewesen, mich umzuschauen und habe so quasi fast einen idealen Arbeitsplatz bei der IBM im Wissenschaftszentrum gefunden, habe durch blanken Zufall, ich sollte eigentlich programmieren lernen, einen wahnsinnig guten Optimierungsalgorithmus gefunden, der 9 Zeilen hat. Also mein erstes und einziges Programm geht auf eine Seite. Und daraus wurde dann quasi fast ein Startup in der IBM mit Optimierung, KI und so. Wir haben also Fabrikreihenfolgen und alles Mögliche ausgerechnet. Ich habe dazu ziemlich viel Verkaufsgespräche geführt, so Pre-Sales. Wir haben dann nach 5 Jahren ein paar Millionen Umsatz gehabt. Also es wurde schon ein vernünftiges Startup mit über 30 Leuten. Und daher habe ich meine Erkenntnisse sozusagen, wie die Welt irgendwie ein bisschen tickt, weil ich diese vielen Pre-Sales-Sachen als wahnsinnig gute Ausbildung erfahren habe. Ich bin dann IBM Distinguished Engineer geworden, was so eine Art Heiligsprechung irgendwo ist. Ein paar hundert Leute sind das gewesen. Und bin dann auf dem Weg zum Chief Technology Officer, habe ich dann zwischenzeitlich das Data Warehouse, Data Mining, Business Intelligence und sowas hochgefahren. Zum Schluss Also zweite. als noch keiner eigentlich, also sozusagen als diese Begriffe Es erst ist noch gar erfunden nicht, gab es wurden, noch musste gar man nicht sagen, richtig. ne? Nein, Also. es ist auch bei IBM nicht richtig angeschlagen, weil IBM sehr, sehr früh ist. Und an dem Zeitpunkt ist es noch nicht sinnvoll, dann voll einzusteigen, also in die Hufe zu kommen. Das sind zwei verschiedene Sachen. Ich muss Bescheid wissen als Forschung. Das besprechen wir gleich mit dem Ja, genau. Finanzamt. Und dann gibt es irgendeinen Punkt, wo man sagt, jetzt all in. Und die Unternehmen machen das in der Regel falsch. Das habe ich selber erlebt. Man weiß dann alles, aber dann ist noch der Markt gar nicht da und so weiter. Und Das dann ist doch aber echt die Kunst, ne? Also jetzt ja. das iPhone dann zu machen, wenn es an dem Punkt, wo alles schon ausprobiert haben und sie dann sagen, jetzt lassen wir noch die Tastatur weg und machen nur einen Knopf und dann Ja, klappt's. Es und hätte dann auch klappt. genauso gut oder hätte es auch nicht klappen, wissen wir nicht. Also Aber das ist wie eigentlich gesagt. die Kunst, ja, weil alles gab es ja in der Regel schon mal vom Virtual PC oder vom Thin Client und so reden wir doch seit Äonen und dann irgendwann heben die Dinger ab, oder? Ja, genau. Da müssen wir jetzt drüber reden. Genau. Das sind so diese Problematiken und wie gesagt. Ja, ich habe zwischendurch angefangen, Bücher zu schreiben, über dem Erstaunen. Ich musste so einen Psychotest machen bei IBM, wenn man Führungskraft Ja. Führungskraft werden will, dann kriegt man 360-Grad-Feedback und dann sagen alle Leute was zu einem und so weiter. Aber ist egal. Ich wollte jetzt gerade gucken, ob ich deinen Dreibänder da rausziehen kann, Also, aber ja, dann und dann. liegen einige Sachen obendrauf, das würde jetzt zu Ja, und das Nebengeräuschen ist ein führen. ganz, ganz wichtiges Thema. Das wissen die normalen Menschen, die sagen, die Nerds zum Beispiel, die haben andere Gehirnstrukturen. Das stimmt auch. Und dann zanken sich sowas wie Nerds mit BWLern. Und ich war jetzt so Oh. eine relativ hochgesetzte Nerd im Management, lauter BWLer. Chief Nerding Officer sozusagen. Man kann mit denen nicht richtig reden. Also, es Ja. ist nicht böse gemeint. Das ist nicht böse gemeint. Also, sagen wir mal so, ich habe mich lange mit diesen Denkungsarten dann beschäftigt und ein paar Bücher darüber geschrieben. Also, wenn man zum Beispiel jemanden fragt, also meine Frau, wie finde ich dieses Restaurant? Dann ist ihre präferierte Antwort, die gibt es bei Google auch. Fahren Sie ins nächste Dorf hinter dem Ortsschild, die erste rechts, dann kommen zwei Ampeln, dann wieder rechts, dann nochmal drei Ampeln, dann sehen Sie da am Ende der Straße irgendwie so einen Funkmasten und dann sind Sie schon fast da und dann und so von der Art. Ja. Und mein Gehirn bricht zusammen und sagt, gib mir einfach eine Karte, bitte. Ich Ja. muss einfach drauf gucken. Ja. Das heißt, ich bin visuell und das ist mehr rechte Gehirnhälfte und die anderen, die machen das analytisch oder sowas. Und das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint. Also die BWLer wollen alle links, rechts, so die anderen lesen eine Karte so. Also das ist Ja. jetzt eine Kurzform von dieser ganzen Ja, Geschichte. kurz vor. Und Genau, und das dann hat, hast du Bücher geschrieben da habe ich dann Bücher und dann geschrieben, immer irgendwann mehr. bist du bei der IBM raus, um das Ja. abzukürzen. Im Jahr Und 2002 hat eine Firma, mein erster Kunde sozusagen, Profi, die haben gesagt, halte doch für unser Mitarbeiter-Meeting einen Vortrag über dein erstes Buch Walltag. Da habe ich gesagt, das kann ich nicht machen. Also ich meine, da müsste ich Urlaub nehmen, das ist schwierig. Wenn ich keinen Urlaub, ich weiß auch gar nicht. Ich habe gesagt, wir machen das so, wir schließen einen Vertrag mit IBM oder irgendwie machen, dass ich da Ja. dienstlich hinkomme und ihr müsst dafür eine Runde Bücher kaufen für jeden. So, so hat das angefangen. Und Es dann rechnet habe sich je ich nach Mitarbeiterzahl, rechnet sich immer das mehr aus. Aufträge gekriegt, immer mehr. Und zum Schluss war das Honorar, was ich insgesamt für IBM eingenommen habe, ich habe dann irgendwann Geld genommen. Da habe ich für IBM mehr mit Reden verdient, als mein Gehalt war. Und dann war das irgendwie ein naheliegender Schritt, irgendwie zu sagen, das kann ich, ohne mich ärgern zu lassen, Ja, mit normaler Arbeit. So. Ja, und genau. seitdem bin ich Freelancer sozusagen oder Schriftsteller und so weiter und habe Bücher geschrieben, 26 im Augenblick. Und im Augenblick ist es sehr schwierig, weil der Buchmarkt runtergeht. Hier so, die Leute wollen halt Podcasts mit Oliver hören. Mensch, Ja, und dann, nee. Ja, nein, aber es ist. also Gunther, ich glaube, wir können sagen, wir lassen uns auch sponsern. Ne? Also wenn jetzt einer sagt, Mensch, da möchte ich jetzt noch im Hintergrund von Gunther mein Logo oder von Oliver mein Logo eingeblendet haben und die sollen dann noch zwei Sätze sagen, wie toll meine Firma ist. Ja, genau. Wir wären da offen, aber es ist nicht zwingend, weil wir haben, glaube ich, beide so viel Spaß beim Quatschen, dass Genau. es auch ohne geht. So, jetzt haben wir uns ein Thema ausgedacht. In dem einstündigen Dings kam am Schluss so ein paar Ideen. Und es ging so ein bisschen drum, weil ja momentan, habe ich gestern erst wieder gehört, ja, KI zerstört so und so viele tausend Arbeitsplätze und die chinesischen Autos fahren alle bei uns rum. Und ich möchte dich da nicht starten. Über chinesische Autos müssen wir mal eine extra Folge machen. Genau. Ich weiß es. Und also lauter so Voraussagen für die Zukunft. Ich weiß nicht, war es Mark Twain oder so. So Voraussagen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft Ja, genau. betreffen. Und Finde dann ich, hast du ja. eben von ein paar Voraussagen erzählt, die du gemacht hast und die eingetroffen sind. Wahrscheinlich gibt es auch ein paar, die du gemacht hast und nicht eingetroffen sind. Und da haben wir jetzt überlegt, dass wir Folgendes machen. Du gehst sozusagen in dein Archiv und guckst, wann du was gesagt hast. Und wir gucken, ob 15 Jahre nach dem entsprechenden Zeitpunkt, so ungefähr, wir haben gesagt, 15 Jahre ist ein guter Puffer, was 15 Jahre danach davon eingetreten ist. um mal zu gucken, ob zumindest einer kann. Ja, weil ich tue mich echt, vor ein paar Jahren, sogar vor der Pandemie, sagt einer zu mir, ja, bald werden wir keine Smartphones mehr haben, wir haben alle Brillen. Und ich meine, er hätte gesagt, in 5 Jahren, also eigentlich müssten wir da jetzt schon sein und wir sind halt nicht da. Ne? Also, und Ja, das liegt daran, dass die Leute das nicht wollen. Fertig. Ich meine, ja, wollten die mit solchen kleinen Dingern da rumrennen und drauf rumtippen, Na, da habe ich eine während sie andere vom Meinung. Auto überfahren werden, weiß ich nicht. Da habe ich eine andere Meinung. Okay, gut, alles klar. Also, gehen wir Ja, ich kann ein paar erzählen. Nur, an der nur. Zeitachse entlang oder was machen wir? Bitte? Wollen wir mit Ich kann ja mal so aus der 90er Jahren. Ich habe da eine. 90er Jahre ist gut. Ja. Ich meine, sowas wie ein iPhone oder so, es wurde damals spekuliert, dass man am besten Bildtelefone haben müsste oder sowas. Also die Idee war schon lang. Da habe ich gesagt, pass mal auf, du musst irgendwie sicherstellen, dass alle ein Bildtelefon haben. Also du kannst ja eins haben, aber meine Mutter nicht, die will das auch nicht. Ja, also die ist weit weg, dann würde man gerne mal mit Bild, das geht nicht und so weiter. Und da fehlt im Grunde die ganze Infrastruktur. Das ist eine schwierige Erfindung. Das heißt, man kann fromme Wünsche äußern. Also ich möchte jetzt ein Bildtelefon haben. Aber das funktioniert so nicht. Ja, und auch so damals kam der Newton raus von Steve Jobs. Das war so ein Computer, ich lässt da immer. Also jetzt 1992 ist, glaube ich, erschienen oder 93. Das ist eigentlich ein ganz gutes Teil. Und jetzt kann ich wieder sagen, aber es hat kein Also Gefühl. das war so ein kleines Mini-Tablet, Tragbarer Computer, ein ein tragbares Pad. Mini-Tablet und es konnte Schrift lesen, wenn man ihm die eigene Schrift beigebracht hat. Das Ja. war, ich hatte sowas mal im Urlaub dabei von einem Bekannten geliehen und habe da mal ein paar Tage mit rumgespielt, ja. Ja, weil man im Grunde sagt man, was kannst du denn jetzt für das teure Geld? Also es ist sehr teuer. Die Batterie hält nicht lange. Aufladen ist schwierig. Also das hat man gar nicht. Man hat viele Infrastrukturen, sind nicht da. Der Bildschirm ist sehr schlecht. Also wenn man rausgeht, also wenn man das im Strand hat, in Griechenland, dann sieht man gar nichts. Das war lange Zeit ein Problem bei Digicams, wenn man bei Sonne fotografiert, dass man nichts sieht. Wie gesagt, Batterie ist ein Problem, die Bildschirmqualität ist ein Problem. Man kann im Grunde damit nichts anfangen. Also ich kann eine ganz lange Liste machen. Ich sage, im Na. Prinzip ist das schön. Aber der Bildschirm, der Speicher müsste größer sein und so weiter. Und ich müsste irgendwas damit anfangen können. Und damals hat man fast noch nicht mal damit geträumt, dass man vielleicht sogar fotografieren kann und so weiter. Man kann alle möglichen Dinge damit machen. Dann sagt man, im Prinzip kann ich sehen, was irgendwie am Ende rauskommen soll, aber es hakt an ganz vielen Stellen. Das ist das, was ich sage. Und was das iPhone eigentlich zum Leben gebracht hat, ist, das wird der Steve Jobs ja dann selber irgendwie, er war ja kurz oder längere Zeit aus Apple raus und ist wieder reingekommen. Und im Jahr 2006, glaube ich, oder 2007, als es erschienen ist, also sowas wie 12 Jahre später, wir sind wir gleich bei 15, da war das Problem gelöst inzwischen, dass man OLED-Bildschirme hat, dass man das im WLAN hat, zu Hause, dass man also was. Und der wesentliche Punkt bei der ganzen Geschichte ist eigentlich nicht der Touchscreen oder so, das finde ich. Das ist auch gut, aber das Wesentliche ist, dass es einen App Store gab, wo man was runterladen kann. Und dann haben sich alle Leute bemüht, da Content für das iPhone zu machen. Hunderttausende Entwickler sind eingestiegen und jetzt konnte man was damit anfangen. Und in diesem Augenblick, das ist dieser iPhone-Moment, Gong. Genau, aber du würdest sagen, der App Store ist Für mich ist mitwesentlich der App da. Store das Entscheidende, weil man jetzt was damit machen kann. Ja, vorher, ich meine, ich hatte lange so Palms und dann auch den Treo. Aber den Treo musste ich ja immer einstecken, um da zum Beispiel den Bahnfahrplan für die Fahrt, die ich machen wollte, draufzuladen und so weiter. Ja, das Ding war einfach nicht online, Ja. ja, weil es kein WLAN gab. Und Ja. natürlich hatte das Ding weder ein WLAN noch ein GPS-Chip. Das musste ich alles extern dran stöpseln, ja. So, und was ich einfach sagen möchte, also wenn man Technologie selber betreiben will, also ich will jetzt finster was durchdrücken, dann muss ich einfach nach eine Liste machen, was die Leute, was eigentlich inakzeptabel an der ganzen Geschichte ist. Es geht nicht, dass die Batterie nach 5 Minuten aus ist. Es geht nicht, dass ich nichts damit anfangen kann. Es geht nicht, dass ich lange lernen muss, was man eigentlich machen muss und so weiter. Ja, das ist heute immer noch so, dass man heute was lernen muss. Ich habe jetzt, weil ich wollte einen ganz großen Bildschirm haben, den Apple nicht liefert. Und jetzt habe ich einen Mac Mini an so einem Bildschirm. Das ist neu, jetzt zu Weihnachten. Und ja, dann funktionieren die Tasten auf der Apple-Tastatur nicht mit leiser, lauter. Und dann, also ein normaler Mensch kriegt das nicht hin. Also ich meine, ich habe ChatGPT gefragt, was muss man machen? Er sagt, da musst du diese Monitor-Control von GitHub runterladen und dann ganz kurz installieren und dann funkt leiser, lauter, heller. Und das ist heute noch ein bisschen so, dass man eine gewisse Ahnung hat, um irgendwie selbst einen normalen Apple-Computer in Betrieb zu nehmen. Also wir sind doch immer Und, noch aber bei IT, ganz kurz, wir sind bei IT doch fast noch in dem Stadium, wo früher bei den ersten Autos hast du ein Auto gekauft und einen Mechaniker angeheuert. ja, genau. Der, also es war ja nicht wirklich, der hat das Ding zwar auch gefahren für dich, aber im Wesentlichen war das ein Wagner oder ein Genau. keine Ahnung, Metallbearbeitungs-Heini, der geguckt hat, dass das Ding auch fährt, ne? Ja, und dann, man muss jetzt irgendwie, wenn man Technologievorhersagen macht, einfach sich mit dieser ganzen Sache als Use Case beschäftigen. Was muss ich eigentlich noch machen? Ich habe jetzt gestern das Problem gelöst, dass der alte Canon-Drucker das annimmt. Und dann habe ich gedacht, es liegt am Apple, aber es liegt nicht am Apple, sondern wir haben auch Glasfaser neu gekriegt, deswegen, ja. Und Glasfaser macht IP Version 6 und der Drucker kann nur 4. Und wie stelle ich das? Nein, es ist nicht so einfach. Dann kann man den Ja. Drucker wegschmeißen oder so. Ich will sagen, so ganz ohne Kinderkrankheiten ist immer noch nicht. Aber wenn man jetzt so einfach vorausschauen will, was kommt in der nächsten Zeit, dann muss man einfach diese Dinge wegmachen. Ich genieße es so ein bisschen, wenn man mir so irgendwie immer auf den Kopf haut bei Twitter oder LinkedIn, dann sagen sie ja, aber wir haben zu wenig Ladestationen, ja, für Autos, das geht nicht. Also, das sind natürlich Henne- und Ei-Probleme, die lösen sich mit der Zeit. Also es gibt welche, die lösen sich nicht. Also zum Beispiel bei der Google-Brille fühlen sich die Leute beobachtet, wenn einer so ein Ding aufhat. Also so, wenn nur manche so Nerds das aufhaben, dann denkt man, man wird jetzt gefilmt oder irgendwas macht der mit einem. Das ist unangenehm. Und dann sagen sie, setz das bitte ab, wenn wir zu, also das ist irgendwie nicht so. Und da gibt es Aber so die. inzwischen rennen ja Leute mit Brillen rum, da siehst du es gar nicht mehr, dass die filmen. Ja, gut, dann ist es egal. Das ist Dann ist es egal. egal, ne? Ja. Das Aber war der Fehler die. von Google, dass sie eine Anzeige dran Ja, gemacht haben, und dass du das filmst. liegt aber immer daran, dass die Leute diese, was normale Menschen dazu sagen, missachten. Und das kann so blöd sein, wie man will. Das spielt eine Rolle. Ja? Also wir haben diskutiert, wenn eine Autobahn von Nürnberg nach München alles eingeschneit ist und die stehen da, also jetzt für viele Stunden, erfriert man dann mit einem Elektroauto, geht die Batterie dann down, weil die, also und so weiter. Wie tankst du, wenn du 1000 Autos, Elektroautos hintereinander in einer Schlange hast, in dem Schnee begraben, alle Batterien sind down, wie lädt man die auf? Also jeden Tag eine und dann fahren die nach einem Jahr wieder weg oder warten auf den Sonnenhaus. Ich Und habe dann mal werden. spaßeshalber, ich hatte zufällig die Zahl der Autos oder der Tankstellen in Deutschland wurde erwähnt. Und Ja. dann dachte ich, jetzt kann ich doch mal ausrechnen, wie das wäre, weil die Elektroautokritiker sagen ja immer, ja, ich muss das Auto ja einmal am Tag laden, was ja überhaupt Das für stimmt die nicht. meisten Fälle nicht stimmt, aber egal, ja, habe ich gesagt, okay, jetzt rechne ich mal aus, wenn ich einmal am Tag ein Auto tanke, ja. Wie wäre das mit den ganzen Tankstellen? Und da muss man natürlich mit vielen Variablen rechnen. Und also wie viel Tankstationen gibt es an der Tankstelle? Wie lange dauert es zu tanken? Und ich habe da immer so Pi mal Daumen Werte genommen. Und ich habe ausgerechnet, wenn die einen morgens tanken, die eine Hälfte, und die andere Hälfte abends, würden beide um die 23 Stunden anstehen an den ganzen Tankstellen. Immer vorausgesetzt, sie verteilen sich gleichmäßig übers Land. Und selbst wenn ich mich um den Faktor 2 oder 4 verrechnet habe, würde ich immer noch 6 Stunden anstehen. Ja. Also wissen wir, dass auch das momentane Tankstellensystem gar nicht funktionieren kann für Ja, dann Benzinfahrzeuge. spielt einer vor mir noch Lotto. Ja, genau, das ist. Ja, Okay, egal. Egal, ich will. nehmen wir mal noch eine Nein, andere. Also aber, was hast du da was? man muss diesen Use Case einfach wirklich bis zu Ende denken. Auch, dass dass man natürlich nicht an der Tankstelle das Elektroauto lädt, das will keiner hören, sondern das fängt auch schon an, die lädt man jetzt bei Rewe und Aldi. Ja, weil man da eh 20 Minuten Zeit hat und dann verliert man gar keine. Man fährt dahin, schließt es an, fertig. Jetzt gibt es nur wieder das Problem, dass man so Generalverträge mit RWE hat und so weiter, dann ist es billiger und sonst nicht billiger oder man kann das an Haustarif koppeln. Das sind alles so Komplikationen, die müssen alle weg und so weiter. Und was ich sagen will, ist, dass man sich das bei einer Technologie wirklich genau überlegen muss. So. Und wenn das irgendwie funktioniert, also wenn sozusagen die ersten Anzeichen kommen, dass das funktioniert, dann ist der Zug abgefahren. Das sieht man sehr früh. Also die Leute sagen mal, woher weißt du das? Ich habe übrigens nicht so viel. Ich habe einfach mal Cisco und Juniper Networks würden die Aktienkurse vernünftig steigen. Das steht im Buchwald DAC von 98. Das ist nicht so gekommen. Die Netztechnologie ist gar nicht so teuer. Die ist so billig geworden, dass ich das alles irgendwie erlebt habe. Und dann habe ich meinen Aber Beruf. was war da der Denkfehler? Dass es mit hoher Anzahl nicht billiger wird, oder? Nein, ich habe nur gedacht, dass das jetzt im Grunde damals war sozusagen, dass man sowas wie Remote Computing schon erfunden hatte. Also IBM hatte Network-Centric Computing hieß das damals. Das war eine Vorstufe von Cloud Computing. Das haben sie überall rumgetragen und so weiter. Und dann war natürlich, musste man Router und Netze kaufen, damit man das überhaupt machen kann. Ne? Und da fing das an. Da habe ich mich mal einmal so eine halbe Seite verhauen in dem Buch und dann habe ich in einer berühmten Rede, CAE Daimler, gibt es im Internet? Also Leute, Computer-aided. YouTube CAE Daimler. Computer-Aided Engineering Daimler. Da habe ich neben so einem wahnsinnsteuren, neu vorgestellten Daimler Mercedes gestanden, gesagt, das ist so ungefähr der letzte seiner Art. Ich hätte es auch mal gerne, so zum Abschluss. Ich habe dann so Kessel, ich weiß nicht, ob ich das in dieser Rede gesagt habe. Ich habe gesagt, ja, besitzt ja noch 10% oder habt gerade besessen, die haben es gerade verkauft, 10% von Tesla. Und ich habe gesagt, ihr werdet mal sagen, dass das der wertvollste Teil von Daimler war. Hat auch gestimmt. Also das war eine wahre Vorhersage. Und ich habe leider gesagt, lasst es doch einfach sein, wenn ihr mit Verbrennern darum macht, kauft einfach Wirecard-Aktien. Das war falsch. Das Okay. war total richtig. Also praktisch bis zum letzten Tag konnte man sie mit Gewinn verkaufen. Also an dem Tag, wie ich es gesagt habe, haben sie 30 € gekostet, sie sind auf 200 gestiegen. Am letzten Tag, wo man wusste, dass sie betrogen haben, konnte man sie noch für 100 verkaufen, Also ungefähr. du hast noch Schnitt gemacht. Ich habe am letzten Tag, als ich da Betrug habe ich im Internet gesehen und dann bin ich gleich in die Bank-Application rein und sage, alle bestens verkaufen, ohne Limit, einfach so weg. Einfach Ich hab weg. 65 gekauft. Ja, also das zu meiner Ehrenrettung, aber die Vorhersage. Das war falsch, das kann man mir auch nicht so richtig anlasten, weil ich wollte eigentlich, was ich eigentlich sagen wollte mit der Bemerkung ist, dass die Zahlungssysteme wichtiger werden als die Banksysteme mit diesen ganzen Überweisungen. Ja, dass wir bargeldloses Bezahlen haben und dass so Klarna, wie heißt der, Adyen oder Aiden, die Holländer, dass Okay. das große Zahlungsdienstleister jetzt zum Teil an die Börse gehen, Klarna ist, glaube ich, noch nicht, weiß nicht mehr. Und dass das ganz große Firmen werden und dass die Banken sozusagen dann einknicken, weil sie das ihren Doch, Hauptgeschäft. Klarna Börsengang 10. September 2025. Ah, dann habe ich das irgendwie. Das ist gerade jetzt, ja. Na, hast verpasst. Ja, und Da wollte ich einfach sagen, dass sie einen ganz wichtigen Teil ihres Businesses gerade verlieren. Die suchen immer nach neuem Geschäft. Und ich habe immer gelästert, dass sozusagen sie nehmen 9 Euro, dass ich 3 Überweisungen und 5 Gehaltsdings da Rente und Krankenversicherung abbuche. Und das ist viel weniger ein Leistungsumfang als eine Google-Mail, die ich umsonst kriege oder so. Und dann wollen sie immer Ja, 9 Euro. vor allem, man hat das Gefühl, die Banken haben eigentlich gar keine Böcke mehr auf Leute, die da irgendwie ihre Privatkonten führen, oder? Nö, das auch nicht. Also, das kommt ja noch dazu. Also, man hat nicht das Gefühl, dass man da, ja, also, Ja, wenn man es viel möge sich eine Umsatz Bank bei uns melden, die gerne Kunden, also die gerne ganz normale Privatkunden hat. hat. Nein, wie gesagt, um auf dem Pfad zu Ja. bleiben. Also man muss einfach den Use Case durchgucken und wann was noch fehlt und ob der Impetus der ersten Startups reicht, sozusagen diese Widerstände zu überwinden. Ja, und beim iPhone war das relativ klar, dass durch die Digicams man immer mehr Speicher hat, SSD-Speicher. Das braucht man für die Digicams. Man braucht auch gute Batterielösungen für die Digicams. Das fing auch an und so weiter. Und dann sieht man, dass das alles so irgendwie so langsam so eine Welle annimmt. Und dann muss man irgendwie sagen, was ist dann, wenn dies alles jetzt so kommt, was gibt es dann so als Big Move in dieser Geschichte? Okay, magst du noch mal ein Beispiel machen? Ein Vielleicht aus anderes den Beispiel. Nullerjahren oder so. Anderes Beispiel. Das war eine traumatische Erfahrung. Ich habe beantragt, dass ich mit dem Telekom-Chef reden wollte. Das war eine sehr schwierige Sache, weil man als normaler IBM-Techie nicht mit dem Vorstand reden kann. Überraschenderweise haben sie gesagt, sie würden das machen, mit mir reden. Ja, das ist Okay. Innovation. Und ich hatte damals den Zeitungsausschnitt, habe ich noch, da habe ich ein Interview von Jim Clark in der Wirtschaftswoche gelesen. Das ist der Chef von Netscape, von dem Browser, wenn man das noch Okay, kennt. ja. Also vor Firefox. Ja. Und damals 97, wo man so gerade so ein bisschen Alta Vista hatte, nicht googeln, sondern man hatte Zum diesen Alta super, super, Vista ein. ja, Ja, das also hieß was. Alta Vista. Google ist völlig wahnsinnig, Also braucht man nicht. Alta Vista hatte schon im Gegensatz zu Yahoo war ja ein Ja. Telefon, Yahoo war ja ein Telefonbuch. Das heißt, man Ja. musste da alle Webseiten eintragen. Ja. Und Alta Vista konntest du dich zwar auch ein, also konntest auch sagen, hey, bitte indexier mich. Aber die hatten schon einen Suchindex. Das war Ja, ja genau. revolutionär. Und der Jim Clark hat gesagt, wir haben jetzt so einen wahnsinnig guten Netscape-Browser 2.0 oder sowas. Und da kann man aber nicht viel mit anfangen. Das ist immer das Problem mit der neuen Technologie. Man kann nichts mitmachen, so wie im App Store bei Apple. Und er würde sagen, hat er in der Wirtschaftswoche geschrieben, in Deutschland, da war in Deutschland, hat gesagt, dass die Telekom als einzige das machen kann. Weil also die Telekom könnte einfach ein riesiges Telefonbuch stemmen, das kriegt sie hin und das wäre ihre native Aufgabe, das zu tun. Und ich bin bis zum Vorstand der Telekom gekommen und hab das mal vorgetragen, nur gepitcht. Ist natürlich, ich darf als IBM-Mitarbeiter nicht einfach zu so einem Vorstand, das geht nicht, also hierarchisch. Ich weiß nicht, ob da heute würde es, glaube ich, auch nicht gehen. Das heißt, da muss ein Vorstand von uns mitkommen, damit das irgendwie. Ja, so von Dienstrang, König mit König, das Ja, das ist wird. wichtig, ja. Und mitten in meine Rede rein hat mein Vorstand von IBM gesagt, das ist kein Business. Danke für nichts. Und dann sagt der von der Telekom auch, dann, ja, das glaube ich auch nicht, das ist kein Business. Und dann bin ich einfach wieder entlassen worden. Ich war so böse. Und dann kommt das alles, ja. Dann war ich auch gleichzeitig bei der Post damals. Also was ist dann, was wäre dann, was wäre das gewesen, was du gepitcht hast, was es dann später gab? Na, dass sie so eine Art Yahoo bauen oder Okay, ja, so eine Lösung. ja, Das okay, wäre ja damals auch gegangen. ja. Ja, dann war eine andere Sache, ich habe gesagt, sie könnten Mini-Bezahlsysteme machen, weil die Telekom, also wenn so extreme Fähigkeiten hat, die Telekom. Ja. Da gibt es so Sonderwahlrufnummern vor Wahlen, dass man nicht nach Paraguay oder so Ja, telefonieren kann. genau. Sondern mache ich eine Vorwahl, die mache ich die Vorwahl, sage Hallo, ich bin angekommen und lege wieder auf. Das Gespräch ist 2 Cent, das kostet 1 Cent oder so, zwei, Ne? nicht mehr. Und jetzt muss man das alles registrieren in Datenbanken. Ich muss eine Rechnung schicken an den Provider, also der die direkte Vorwahl macht. Ich muss auf meine Telefonrechnung. Das gibt ein ganz schönes IT-Theater für 2 Cent. Ja? Ja. Und die Telekom kann das machen. Und da habe ich behauptet oder vorgerechnet, dass die Banken so schwerfällige IT dagegen haben gegenüber der Telekom, dass sie 15 Cent Selbstkosten für eine Überweisung haben oder sowas. Das können die gar nicht. Ich habe gesagt, da habt ihr so. Und dann habe ich damals, das holt mich jetzt wieder ein nach 25 Jahren. Ich habe gesagt, am schicksten wäre, wenn man Kindern einfach sagt, ich schicke dir 5 € auf deine Telefonrechnung als Taschengeld. Das kann Ja. man jetzt heute mit PayPal machen und Ja. neuerdings auch mit diesem, ich weiß immer den Namen nicht, Vero oder Vero. Vero, ja. Ja, Vero. Vero, ja. Ja, und Ich hab's auch noch nicht aktiviert bei mir, ja. ich hab immer wieder, ich war bei Giropay, bei PayDirect und ich habe gesagt, steckt es, ihr müsst irgendwelchen Vorteil machen. Also ihr müsst irgendwie sagen, ihr müsst mich dazu bringen, dass ich meine PayPal-ID löschen lasse und zu euch komme. Das möchte ich. Und ich möchte irgendwie einen Grund haben und so weiter. Und dann haben wir so lange Diskussionen geführt. Im Jahr 2000 war das irgendwie, da haben sie im Kopf geschüttelt, du bist so doof. Nächste Problem. Ich war bei der Deutschen Post 97, 98. Also das wäre PayPal gewesen, ne? Wäre Ja, das. ja. Also das Giropay oder irgendwas. Ich habe das nur gelesen und habe gedacht, ich sehe nichts, was irgendwie besser wäre als bei PayPal, außer das Schlechtere, dass ich bei euch ein Konto brauche auch Ja, noch. Noch ja, ein ja. Konto brauche, ja. Ja, und da habe ich gesagt, man muss dann irgendwie eine Lösung machen. Aber was sie machen, da können wir dann auch gleich sagen, warum Deutschland so hinten, das ist ein anderer Podcast. Sie versuchen, da ist nicht eine Bank, sagen wir die Deutsche Bank, die sagt, dann mache ich das jetzt mal ordentlich, versus PayPal, sondern sie sagen, dann sollen alle anderen Banken auch teilnehmen. Dann wollen sie die Commerzbank, damals die Dresdner noch, am besten die Allianz und die Versicherung und die Sparkassen und Volksbanken. Die müssen dann, jeder muss dann irgendwie 50 Millionen geben und dann fangen sie an. Und das macht so viele Meetings, das ist ein eigenes Podcast-Thema. Also die sagen immer, man hat so viel Bürokratie in Deutschland. Leute, ich wollte nur sagen, bei solchen Sachen fängt die Bürokratie bei den Initiatoren an. Das Also es heißt, ist nicht der Staat, der böse ist, oder? ja, doch auch. Allein, Nein, nein, allein. die ganze Kultur ist so. Ich sage nur, die Unternehmen fangen an, das als Joint Venture zu machen von ganz vielen Beteiligten und gründen irgendwie eine gemeinsame Gesellschaft und dann kakeln sie rum, wer bezahlt und so weiter. Dann gibt es Lenkungsausschüsse und so, diese ganze überbordende Geschichte. Und das dauert sehr viel länger, als das ganz, ganz neue Technologien im Ausland entstanden. Man müsste Das sich liegt mal, aber, darf ich noch? ja, genau, macht zu Ende. Da müsste eine Bank sagen, all in, und sie macht das jetzt. Und dann ist es gut. Und hinterher kann sie es den anderen verkaufen und sagt, ja, so. Und das traut sich keiner. Und deswegen ersticken wir in Lenkungsausschuss-Meetings und dann geht das nicht. Man müsste mal schauen, wie die Orga-Struktur war von den Leuten, die die Corona-Warn-App gebaut haben. Ja. Weil das ging ja Ja. relativ schnell in Bezug auf das, wie Softwareprojekte sonst so laufen, Ja, oder? Also. die Softwareprojekte als solche laufen eigentlich schon ganz gut, weil man ja inzwischen Projektleiter hat. Bei der Bahn übrigens glaube ich noch immer nicht. Also ich war mal bei der Bahn, die haben gesagt, wir haben keinen Projektleiter, eigentlich nicht, sondern jemand, der über die Finanzen wacht. Dann sage ich, was macht der? Ja, der beschafft dann Geld, wenn das Geld aus ist von dem Projekt. Da gibt es aber einen Plan, wie viel man verbrennen darf. Na, so. Egal. Okay, ja. Das wird ja jetzt auch besser unter der neuen Chefin. Ja, das muss man nur einführen. Ja. Und ich mein, ein großes Thema wäre, da kann man stundenlang drüber reden, dass man inzwischen gelernt hat, meinetwegen Projekte gut durchzuziehen, aber bis es zu dem Projekt kommt und wem das Projekt gehört Ja, und ja. wer was damit machen darf, das verwässert das alles. Das heißt, dass die Projektziele werden durch die vielen Stakeholder natürlich verwässert, dass sie alle was wollen und die diskutieren sie über Logos und all so ein Kram. Und dann geht das nicht. Und Also also nichts. bräuchte jetzt jedes größere Unternehmen, keine Ahnung, fünf leere Startups, die man sozusagen nehmen kann, wo man sagen kann, so, und die tun wir jetzt mit einem anderen Startup von einem anderen, Ja, oder ja. wie würde jetzt so eine Struktur aussehen? Also man bräuchte ja Also irgendwie. nicht, halt, Jay, jetzt sind wir schon bei dem falschen Wort Struktur. Also einfach weg. Okay, also eine. Ich muss doch einfach mal ein Ziel haben und sagen, all in und dahin. Okay. So, Also aber ein bisschen wie Elon Musk in Brandenburg, der sagt, Baugenehmigung oder nicht, ich stelle das Ding jetzt hin und wenn ich halt die Baugenehmigung in 5 Jahren nicht kriege, dann reiße ich es halt wieder ab. Das wäre sozusagen, also. ja, aber alle Leute, die ein bisschen was davon verstehen, sagen, man muss U-Boot-Projekte haben. Also man darf keine U-Boot-Projekte, heißt es, oder im Keller irgendwas macht, heißt, dass ich diese vielen Nebenbedingungen loswerde. Die sind so ätzend, dass es immer behindert wird. Ja, dann würde bei IBM hätte man gesagt, dann mach es auch gleich so, dass es in unseren nächsten Marketingplan kommt. Und dann sagen sie, wir haben kein Geld, um dich zu sponsern, melde dich für die nächste CeBIT an. Die haben immer Geld für die CeBIT. Dann ist es aber ein halbes Jahr verschoben, weil jetzt gerade nicht CeBIT ist und so weiter. Und dann geht das immer so weiter. Und man muss das irgendwie auch mal machen. Das wollte keiner. Ich wollte nur sagen, das mit den Abrechnungen, also weil es PayPal, das Ja. konnte man 97, 68, 90 sehen. Ich habe damals eben versucht, irgendwelche Aufträge für unsere Optimierung zu kriegen und habe immer so großartige Ideen dann angefangen. Deswegen. Ich war bei der Post, habe gesagt, wir müssen Dienstleistungszentren haben, weil demnächst eher mit deinen Briefen könnt ihr stecken. Also das braucht kein Mensch mehr, weil wir demnächst alles per Mail schicken. Und dann geht die Briefpost runter. Das könnt ihr nicht machen. Aber bei Paketen könnt ihr euch eine grollende Nase machen, weil jetzt eBay anfängt. Dann sagen sie, was ist eBay? Ja, es gab noch vorher, ich habe sehr beachtet, On Sale hieß das. Okay. Da wurden Sachen angeboten, da wurde der Preis immer billiger. Also fängt mal 100 Euro an. Ja, Ja, holländische Versteigerung heißt geht das dann. langsam runter und dann Ja. irgendwann schnappt sich seiner. Ja. Und habe gesagt, das ist eine Idee für die Zukunft. Für ungefähr 10 Jahre, das habe ich auch gesagt. Also ich habe gesagt, eBay ist ungefähr für 10 Jahre super, super, super, weil alle Leute irgendwas auf dem Boden haben, was ihnen nichts wert ist oder was da Ja. rumliegt. Und anderen ist es was wert. Und eBay macht für 10 Jahre lang, ordnet sozusagen die Dachböden auf. Wenn dieser Prozess zu Ende ist, irgendwann ist der zu Ende. Also nee, dann sinkt die Kurve wieder, weil alles aufgeräumt ist. Dann müssen sie irgendwie auf andere Shop-Lösungen gehen. Heute haben sie auch kaum noch Auktionen, es ist ja dann Ist mehr. eigentlich, Ja, aber ja, aber das Kleinanzeigen ist doch verkauft, oder? Das ist ja. doch, Ja, aber irgendwie. was ich sagen will, ist, dass man das lange vorher sehen, so eine Entwicklung sehen kann. Man muss dann irgendwie beobachten, ob das geht und wann das anspringt und ob das alles so kommt. Und man muss halt sehr viel lernen, ob jetzt irgendwelche Kräfte dagegen kommen oder ob es Rückenwind gibt. Und die Post hat gesagt, das Paketgeschäft bringt gar nichts. Dann sage ich aber Ja, demnächst, und sagt er. inzwischen wird unsere Post, also früher gab es ja hier praktisch die Paketpost und die Postpost, ne, also die Briefpost. Und inzwischen ist das ja seit Jahren, ist es Ja. dieselbe Person, die beides ausfährt. Wir haben hier im Dorf, Und jetzt also kommen fünf am Tag. wir haben 5000 Einwohner, ja. Und wenn ich so manchmal einen Spaziergang mache und so die größere Schleife durchs Dorf drehe, dann begegnen mir drei Amazon-Wagen, also die man auch daran erkennt, dass nichts draufsteht, sondern du weißt ganz genau, das ist ein Amazon-Laster, das kann nicht anders, nichts anderes sein, oder ein Lieferwagen. Aber wir haben hier, meine Frau und ich, schon den Joke der Montagspost. Ne? Wenn wir montags in den Briefkasten gucken, dann sage ich, es war wieder Montagspost da, weil montags ist der Briefkasten Gar einfach nichts. leer. Ja. Ja. Und manchmal auch mittwochs oder sage ich heute Montagspost auch am Mittwoch, ja. Also es ist bei weitem nicht mehr, man hat das Gefühl, die sagen dann, ach, ich lagere es lieber noch einen Tag, bis sich die Runde lohnt, ne? Ja. Ja, und jetzt hat gerade vor 10 paar Tagen Dänemark den Briefverkehr eingestellt. Ich Also meine, nur das sind Brief ja. oder auch Paket? Nee, Brief, ne? Nein, Brief, nur die Briefpost. nur Briefe. Im Jahr 2002 ist die Wikipedia gekommen. Und ich bin ja bei Springer Verlag gewesen, der Verlag, der Chef für Informatik Spektrum und der für meine Bücher, der war vorher bei Brockhaus in Mannheim, ist dann nach Heidelberg rüber. Also wir sagen jetzt sicherheitshalber dazu Springer Wissenschaft, ne? Also die mit dem Pferdchen. Ja, das ist, Nicht, nicht, jetzt heißt nicht. das Springer Nature, by the way. Also ist Ah, heißt jetzt Springer Nature. Also nicht die Springer Springer, sondern Ferdinand Springer, ja. nicht Axel. Nicht Axel, genau. Und der ist in Heidelberg ansässig, der Springer, nee, jetzt Nature. Und da habe ich mit dem, der kam vom Brockhaus und da haben wir eine Wette über 10 Jahre abgeschlossen, dass ein Brockhaus keiner mehr will. Ist echt tot. Und da haben sie gesagt, kannst du nicht sagen. Ich sage, das mit dem Wikipedia ist, das ist Haken dran. Ja. Dann haben alle Leute protestiert, dass Wikipedia nicht, das ist manipuliert, da steht manchmal irgendwas drin und es ist hauptsächlich Ja. auch falsch irgendwie. Das sehe ich an meinem Eintrag, der ist immer nie vollständig oder irgendwas stimmt da nicht und weiß ich was. Und das ist bis heute so. Und dann haben sie gemault, gemault, gemault und dann irgendwann braucht keiner mehr Lexika. Also jetzt gerade haben wir wieder angeboten gekriegt, ob wir hier ein 20-bändiges teilhaben wollen. Dann habe ich gemeint, das kann man bei eBay versteigern. Es gibt ungefähr 60 Euro oder so, die plus 30 Euro für Portokosten für das Paket oder so. Ja. Und die Wette habe ich gewonnen 2008. Ja, also nach 6 Jahren, es sind noch nicht mal 15 geworden. Es hat mit Amazon hat es beliebige Schwere. Ich wollte nur sagen, die ganze Meckerei von Wikipedia, die kann man vielleicht mal irgendwie zusammenschreiben lassen von ChatGPT. Und dann sollte der geneigte Leser von diesen zwei Seiten Inhaltsverzeichnis, sollte mal darüber nachdenken, was sie jetzt gerade rumheulen mit ChatGPT, dass es auch halluziniert und falsche Antworten Ja. gibt. Es ist genau dasselbe nochmal. Und die sagen dann immer, ich bin technikbegeistert oder irgendwie verliebt in dieses ganze Zeug und akzeptiere den Mist, den das ChatGPT jetzt produziert. Ja. Und sag ich, das ist bei Wikipedia doch alles so gewesen. Also praktisch, die Leute haben nichts mehr, ich mache das jetzt professionell, aber dann sieht man, dass den Leuten die Erfahrung fehlt, zu sagen, das ist Peanuts, das geht weg. Das werden die Betreiber von ChatGPT ja merken, dass man unzufrieden ist und dann geht es irgendwann weg. Ja. Und man muss unterscheiden können zwischen den Dingen, die irgendwie weggehen und die irgendwie sich nicht beseitigen lassen. Und dann sagt man, dann ist es entweder tot oder es wartet auf irgendwas ganz anderes und kommt dann später Also wieder. jetzt der berühmte, wie heißt das, hocheffiziente Verbrenner, der geht einfach aus physikalischen Gründen nicht, ne? Ja. Also da kann man sagen, wenn du nicht eine neue Physik irgendwo in der Tasche hast, dann ist bei 40 oder bei was ist 40% oder irgendwas ist einfach Schluss, 40%, Es glaube geht ja nicht so sehr um Energie, sondern es geht hauptsächlich darum, ich weiß, die Zahl habe ich jetzt nicht, die ändert sich auch. Ja, also. Ein Elektroauto braucht nur ein Drittel der Teile. Das kommt noch dazu. So. Und dann kann man sagen, pass auf, und dann gibt es eine Meckerei, also es gibt keine Ladestation, dann sage ich Peanuts, das geht weg. Ja, das regelt sich. Dann sagen die Leute, die Laufzeit der Batterie ist nicht in Ordnung, sage ich auch wieder, Peanuts geht weg. Ja, es gibt ja demnächst Feststoffbatterien oder Natrium-Ionen, also Es gibt Kochsalzbatterien. sogar, die arbeiten sogar an Batterien, die keine seltenen Erden mehr brauchen. Also Ja, meine ich, das ist die diese Natrium. Riesendiskussion um seltene Erden, die wir momentan haben, die macht irgendwann so und dann ist sie weg. Ich sag ja, das gibt Natrium-Ionen-Batterien, also mit Kochsalz quasi. Ja. Okay. Ja. Die sind auch schon fabrikationsreif. Das Problem ist, die Kochsalz-Batterien haben alle Vorteile, also die haben viele Vorteile, die Lithium-Batterien nicht haben. Also die können beliebig Frost aushalten, fallen nicht aus, sind sehr schwer aufzuladen und. Die haben alle Vorteile der Welt. Und einen Nachteil, sie wiegen 50% mehr. So. Und dann sagt man, warte noch mal 5 Jahre Forschung, dann ist das auch weg. Und so weiter. Und dann kann ich das alles so entblößen, sagen, ist weg, weg, weg, weg, weg. Und Und woran merkt man jetzt, wenn das, was nicht weggeht? gehen kann. Also bei welchen Sachen hast du gesagt, das setzt sich nicht durch? Gibt es so einen Fall auch, wo du gesagt hast, da braucht ihr euch keine Gedanken machen, das geht Bei wieder durch? zum Beispiel bei diesen Brillen, das Aber ja. inzwischen ist es ja weg, weil man es einfach nicht mehr Ja, sieht. gut, das dauert, das kommt dann wieder in einer anderen Form, weil die Idee als solche ja valide ist und dann kommt es irgendwie später durch die Hintertür mit irgendwas anderem, ja. Ja, mit was nicht geht, weiß ich nicht. Wir haben eine Weile gedacht, also da bin ich sogar beschimpft worden, weil das habe ich jetzt oft schon erklärt, ist egal, nicht, dass die Zuhörer langweilen damit. Ich bin fast mit dem Lasso von der Bühne geholt worden, weil ich was im Handel gesagt habe, dass Amazonien das Fell über die Ohren zieht. Das war so 2008 oder 2007. Und dann hat einer, so ein mächtiger Mensch, sich nach hinten gelehnt und hat gesagt, so wie Trump, so irgendwie. Nur einmal eine Kontrollfrage, Herr Dück. Wo Sie das ja jetzt mit Amazon so rosig sehen. Wie ist denn Ihre Prognose für Zalando? Da habe ich gesagt, ja, die verziehen Ihnen auch das Fell über die Ohren. Da haben sie gesagt, ich wäre nicht mehr satisfaktionsfähig. Und wir hören jetzt mal mit dem Meeting auf. Hatten die zu viel Zalando-Aktien oder? Nein, die haben, es gab damals die harte Meinung, dass Frauen never ever Schuhkauf im Internet machen. Die müssen unbedingt, die genießen das so wie Cappuccino trinken dazwischen immer, dadurch die ganze Stadt zu ziehen und diese ganzen Schuhgeschäfte anzugucken. Und das war die Problem. Ich habe noch eine Anekdote auch aus der Zeit. Das hat mir jemand geschildert sozusagen. Also habe ich so Und es ein waren, Entschuldigung, aber Zwischenfrage, aber das waren Männer, die dir gesagt haben, dass Frauen Nein, nicht nein, aber einfach alle. es hat aber eine gewisse. Damals war das so, das Schuh kaufen, was dann Tolles ist. Also für. Ja, aber es gab halt nur das, ne? Und Ja, dann war das ja. halt. Inzwischen Und sitzen dazu. die auch im Café, also jetzt nur, also Männer auch, aber auch ohne Schuhe zu kaufen, ne? Also. Und ja, und dazu passt, also das ist so eine Schilderung, so eine weihevolle Schilderung aus einem Leserbrief. Man stelle sich vor, so einen schwarzen so Mahagoni, irgend so total schönes Holz mit so edlen Sesseln drumherum, Ledersesseln, und da sitzen lauter schwarz angezogene Menschen drumherum und machen Management-Meeting. Wir sind in Gütersloh bei Bertelsmann. Und auf der Mitte liegt ein silbernes, ganz kleines Teil, das sieht aus wie ein USB-Stick. Und es ist ein iPod. Und die in Gütersloh produzieren ja CDs damals, verkaufen die. Und sie haben, die Frage in dem Meeting war, ist das eine Gefahr für uns mit dem iPod, ja oder nein? Die haben gesagt, nein. Und sie haben gesagt, nein, und der Grund war, dass Jungs mit ihrer CD-Sammlung protzen und die Mädels aufs Zimmer kriegen oder dass sie die zeigen und weiß ich was. Und da haben alle möglichen solche Use Case vorgetragen. Und das ist mit einem völlig unsexy mit dem iPod, da hat man einfach so ein Ding. Man kann auch nicht damit angeben, dass man 1 Million Songs inzwischen downgeloadet hat, sondern es ist ja nicht sichtbar. Und eine CD-Sammlung kann man zeigen, so ein ganz großer Ständer oder so, und ich bin wer und so weiter. Und deswegen haben sie gesagt, das ist keine Gefahr, das setzt sich nicht durch. Der mir das geschrieben hat, gesagt, an diesem Tag waren wir nahe davon, den ganzen Konzern zu schreddern. Also die haben noch die Kurve gekriegt, aber ich will nur sagen, dass diese ewigen Gewissheiten führen dazu, dass wir unter Umständen in Deutschland an so banalen Sachen, es machen dann K.O. an, also praktisch, wie soll man sagen, wir haben was dagegen, gegen so eine Neuerfindung, und bringen nicht genug Ladestationen oder da kann man nicht rumprotzen mit dem Ding oder so. Und dann ist das für einen normalen Deutschen ein Totschlagargument. Sehe ich ganz oft. Das heißt, wenn die Leute ein valides Gegenargument finden, dann sagen sie, dann kommt das nicht. Das ist der absolute Fehlschluss, auch bis hoch zum Vorstand. Und man muss irgendwo mal sagen, in Peanuts, das regelt sich. Ja, also wir müssen einfach gucken, wie die Technologiekurve weitergeht, wie die Batterien sich nehmen, wie die Gewichte sich langsam ändern, wie die Energiedichte besser wird und so weiter und. Dasselbe ist mit wie heißt das, Elektrolysatoren. Lysatoren, ja, genau. Also Wasserstoffherstellung. Die Wasserstoff herstellen, das sagen alle Leute, das ist unwirtschaftlich. Dann sage ich, das liegt daran, dass diese Teile zu teuer sind. Ja, und die forschen da auch dran. Jetzt muss man eigentlich dann nicht sagen, das geht nicht, weil das zu teuer ist, Wasserstoff herzustellen, sondern was wäre, wenn die Maschinen auf ein Zehntel des Preises heute fallen? Was ist dann? Also diese Fragen muss man stellen. Und ich habe ja gerade von meinem Canon-Drucker geschrieben. Ja, also es gibt Drucker bei Aldi zu kaufen für 40 Euro mit Farbpatronen von drin. Also die billigeren kosten so 40 Euro beim Ja. Discounter. Und Und da muss die man sich. nächste Patronensatz kostet auch 40 €. Nee, muss kann ja Fake-Patronen nehmen. Was ich sagen will, ist, man muss irgendwie mal sagen, wenn ich jetzt eine Weihnachtsgans kaufe, die kostet gerade 8,99 für ein Kilo oder sowas, dann sind wir, also eine Gans aufziehen, ist genau dieselbe monetäre Leistung wie so einen Drucker zu bauen. Die müssen hunderte Zulieferer haben, die Teile da zusammenschrauben und so weiter. Und dann basteln das Leute zusammen, dann packen sie es in ein Paket, bringen das mit Schiffen nach Europa, bringen das in Einzelhandel zu Aldi, stellen das nochmal auf. Und wenn man sich das so vorstellt, und dann ist das irgendwie ein Wunder, dass man das für 40 Euro hinkriegen kann. Ja, Und aber Moment, das würde jetzt voraussetzen, dass dieser Drucker wirklich 40 € kostet. Das ja. tut er ja nicht. Ja, Also die der kostet vielleicht verdienen. 120 und man verdient das Geld ja Glaube ich, nein, nein, das mit glaube ich den nicht. Das Patronen. glaube ich nicht. Also so. Nein, ich kann ja andere Beispiele nehmen, wo du Ja, das gut. nicht hast. Ja, das wundert mich manchmal auch, so die Ich sag nur, Relation, man ich sage muss immer, die. zwischen einem Zwiebelrostbraten Ja. und irgendwas anderem, ja. Also was man für irgendwelches Geld kriegt, ja. Ja, nein, auf dem Te jetzt gab es gerade auch so ein Wunder der Technik. Ich glaube, bei Aldi, oder ist diese Woche, ich habe einen so ein Ding gekauft, so ein Waffelautomat, der ist so klein. Da ist so eine Okay. kleine Waffel, ein Herz, oder man kann Herz oder ein Stern Also kaufen. Gunter Dück zeigt so mit Zeigefinger und Nein, Daumen so eine es muss herzförmige. am besten ein Einhorn sein, und das Ding soll pink sein für meine Enkelin, die ist 3, ja, so. Und Ja. dann ist es ganz schön, und dann backt sie ihre eigenen Waffeln, wenn wir das auf dem großen Ding machen. Ja. Und dieses Waffeleisen, also sagen wir in pink, wir haben es nicht mit Einhorn, irgendwas anderes ist da drauf, kostet 4,99 €. Ja, ich wollte es nur sagen. Das müssen irgendwo herstellen, herbringen und so weiter. Und da kannst du jetzt nicht sagen, da ist jetzt Folgegeschäft dran und so. Ja, aber Weil sind jetzt mal ganz im Ernst, solche Preise sind doch zum Teil komplett fiktiv. Also ich hab jetzt gerade wieder, also es wurde jetzt die letzten Jahre ständig darüber lamentiert, wie teuer Butter sei, dass die 1,99 oder ja, 2,20 € oder jetzt sowas kostet. kostet. So, und jetzt aktuell kostet sie 9,90. Also das hieß, das ist jetzt der Niedergang des Abendlandes, weil Butter so teuer ist. Wo ich denke, um Himmels Willen, Leute, wie viel Butter esst ihr denn? Ja, also das ist ja nicht das Ja. Teuerste von dem, was ich so esse. So, und Nein. jetzt, Achtung, und jetzt kostet sie, das weißt du auch, 99 Cent oder sogar, ich glaube, irgendwelche haben gesagt, nein, wir verkaufen sie jetzt für 77 Cent oder für 69 Cent. Und die Theorie dahinter ist, und vielleicht ist es auch bei einem Waffeleisen so, dass die Leute jetzt in den Laden kommen, weil sie die 69 Cent Butter kaufen wollen. Klammer auf. Jetzt ist natürlich Thema die armen Bauern, ja, die verdienen ja gar nichts mehr, Klammer zu. Das ist aber ein Nebenthema. Sondern die locken die Leute damit in den Laden und dann kaufen sie halt noch 2 Kilo Lebkuchen und die Weihnachtsgans. Oder? Also Nee, nein, nein, vielleicht nein, nein, ich ist will auch einfach, das ich will ja, Waffeleisen nur du. ein Lockmittel, oder? Nee, nee, nee. Nicht? Die ganzen, alle, die, alles, was da ist, also 20 Paar Socken für 3,99 oder irgend so ein Kram. Denn, das ist nicht alles, Leute, die machen doch auch Gewinn damit. Ja, also, Liebe Leute, wenn ihr es Also, besser wisst, nimm irgendeine Maschine, die man irgendwie kauft. ja, klar. Jetzt ein Handy für 60 Euro, gibt es ja auch Ja, so. ja. So. Und du kannst nicht sagen, die machen da, das ist alles Lockangebot. Ich will nur sagen, es gibt fantastisch komplizierte Maschinen, die wir für ein Ja. paar Euro hinkriegen. Ja. Und ein Bund Radieschen kostet 85 Cent, also ja, und so weiter Ja. dagegen. Und In die der Butter steckt vermutlich mehr Arbeit, ja. ja, und was ich damit sagen will, ist, dass die Leute ein schlechtes Gefühl haben, wie die Technik voranschreitet, wenn man das besser macht. Also wenn man die Batterien besser macht und die Elektrolysatoren und so weiter. Und die sagen, jetzt ist das zu teuer. Oder sie sagen, die Elektroautos sind zu teuer. Und dann sage ich, pass auf, man kann den Drucker für 40 Euro zusammenstellen. Das geht. Und die Roboter, die ersten Roboter, die Humanoiden, kosten auch 1 Million oder irgendwas. Und jetzt sind sie billigsten. Also so einen Hund kriegt man schon für 1500 oder 2000 Euro. Ja? Und dann sage ich, seid doch mal demütig gegenüber der Massenfertigung. Es ist eine Geschichte zu sagen, das ist zu teuer, aber wenn man es wirklich will, die Dinge in Massenfertigung billig herzustellen, dann werden sie viel, viel, viel billiger. Und Ich glaube, da braucht es auch die gar nicht so viel Innovation. Also zum nein. Beispiel, als es hieß, Heizungsgesetz, Wärmepumpe, dann hieß es, es gibt auf dem ganzen Markt keine Wärmepumpen mehr. Ich habe mehrere Installateure gefragt, die sagen, wenn ich es rechtzeitig weiß, kein Problem. Ja, wenn du halt morgen eine willst, ist manchmal schwierig, aber wenn ich weiß, dass du in 2 Monaten eine Wärmepumpe willst, und das ist ja jetzt auch nichts, was man so. Das ist ja kein Spontankauf, ja, wie die Butter. Das weiß ich ja vorher. Und dann haben die gesagt, nö, vollkommener Unsinn. Ja, keine Ahnung. Also wahrscheinlich haben die Journalisten rumtelefoniert und haben gesagt, ich möchte jetzt eine Wärmepumpe. Ja, Dann habe ich geht ja gesagt, ja, nicht. jetzt gibt's keine. Ja, und Ja. dann heißt, es gibt keine Wärmepumpen. Ja, Ja, genau. also über Medien weiß ich nicht, ob du da mal was sagen Nein, magst, dann ja, in noch ich meine späteren, nur. in einer späteren Folge, aber ja. Ich beschäftige mich halt mit diesen einfach zu schauen, was geht weg sozusagen, was Ja. ändert die Rahmenbedingungen. Und das ist eben auch, also ein gutes Beispiel ist der Photovoltaikpreis, wenn man auf Dächer das baut. Das war mal, kriegte man 40 Cent Entschädigung, wenn man so ein Ding auf dem Dach hat. Ja. Jetzt wir haben jetzt auch Photovoltaik seit einem Jahr, wir kriegen noch 8 Cent, ja, also weil es auch nicht mehr so viel kostet. Ja. Und dann, sagen wir mal, der Photovoltaikpreis in den letzten Jahren ist auch implodiert. Und dann Ja. sagen die ersten, Atomstrom ist viel billiger. Das stimmt jetzt gar nicht mehr, weil der Gestehungspreis jetzt, vielleicht ist er jetzt 8 Cent oder 6. Glaube, Solar, also ich war kürzlich auf so einer Tagung von so dieser so Smart Energy Network hier, Solar Lago hier am Bodensee. Die haben gesagt, egal wie du rechnest, wie du erneuerbaren Strom erzeugst, Solar ist einfach das Günstigste. Es gibt einfach nichts, Ja. was Die günstiger kannst ist ja als wieder Solar. abbauen und verschreddern oder so. Und gestern habe ich erst gehört, da ging es um Mais, also Maisanbau für Bioenergie und versus Windkraft. Also es ist praktisch kein Vergleich. Also du stellst lieber 4 Windräder auf, als dass du auf derselben Fläche Mais anbaust, ja? Der ja dann auch wieder Ja, Wind wird ja Dünger auch. braucht und weiß der Ja, Wind Geier. wird auch besser. Also praktisch die neuen Windräder sind 250 Meter hoch, so ganz, ganz. Ja. Und der Vorteil ist, dass da oben ist immer Wind, nicht unten, nicht Ja. unten. Und dann haben wir ja immer Dunkelflaute. Also das mit der Flaute ist dann weg. Es gibt auch Unterwasserkraftwerke, also die Meeresströmung, also Ebbe, Flut oder irgendwas. Okay, ja. Das ist auch immer, also Da war ich man. sogar mal bei dem Gezeitenkraftwerk, ich glaube Quiberon ist das in Frankreich. Da war ich mal. Ich meine, es wäre Quiberon, aber ich kann mich täuschen. Korrigiert uns in die Kommentare und in den Kommentaren könnt ihr uns auch erklären, ob das Waffeleisen wirklich nur 4,99 kostet. Oder also wenn ihr wisst, wie Aldi funktioniert, dann könnt ihr uns das auch reinkommentieren. Wollen wir noch ein letztes Beispiel machen, so als Abrundung? Fällt dir noch was ein? Oder möchtest du eine Aber Voraussage machen, mein was Tra es in ich 5? hoffe, dass ich nicht übersättige. Mein eigenes Beispiel ist halt, Ja, eigene Beispiele sind doch gut. ich war Cloud Computing Manager bei IBM und IBM fremdelt. Also das ist ein anderes Thema. Also sie sind überzeugt davon, dass so Cloud Computing ist gut. Und die Idee war, dass ein Großkunde statt Großrechner dann unten im Keller dann ganz viele kleine Server hat und dann Cloud Computing macht. Also in-house. In-house, okay. In-house. Und also die Idee technisch gesehen war irgendwo akzeptiert. Also alle Techies fanden das gut und man müsste auch sowas bauen. Das Problem ist, dass Amazon Web Service zu der Zeit schon 3 Jahre geübt hat, das einfach über Selbstbedienung im Internet zu machen. Ja, so. Und das ist ein Kulturbruch. Das ist jetzt praktisch, man hat gar keine, sozusagen bei dieser Technologie, Cloud Computing war eigentlich kein Dissens, dass das wichtig ist oder so, sondern das Problem ist, dass Amazon Web Service das einfach als Selbstbedienung im Internet angegeben hat, also 1 Stunde Server, irgendwie 3 Cent oder irgendwas abgerechnet. Und wenn jetzt der Kunde nichts nimmt, dann kriegt man auch kein Geld. Und dann muss man wissen, wie viele Server man aufstellt oder man muss irgendwie ein Gefühl haben, wie das sich das entwickelt und so weiter. Und natürlich kann man Großaufträge geben, so für Netflix oder sowas zum Streamen. Das ist eine andere Frage. Und aber man muss dann irgendwo diese niedrigen Preise irgendwie garantieren. Und da hat für mein Gefühl die ganze IBM Corporation gesagt, das trauen wir uns nicht auf unsere Kappe zu nehmen, das Risiko, sondern wir verkaufen das als sogenannte Private Cloud an Großkunden. Und dann bauen wir das denen hin, das ist alles in Ordnung, aber das Risiko, also die Kosten, die das verursacht, die sind dann irgendwo da im Keller, die werden unter Umständen gar nicht erhoben und dann sind wir safe. Also wir liefern das Ganze, die Technologie, der Kunde hat sie dann und dann ist gut. Aber So, jetzt mal, und das ist. liege ich da falsch oder? Also wenn ich mir jetzt angucke, wer sind die großen Anbieter? Die großen Anbieter, gut, das eine ist Microsoft mit Azure, aber die anderen beiden, nämlich Google und Amazon, da würde ich mal sagen, das sind ja zum Teil, also die hatten ja so, ich sage jetzt mal so rum, die hatten ja sowieso Rechner dastehen. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, stopp, das haben Ist ja wir alle nicht so. erzählt. Das war der Sargnagel von ganz vielen Firmen. Genau dieses Argument, das habe ich Okay. mir von so bis 2010 alles angehört oder noch länger. Das ist Okay. ungefähr dasselbe blöde, Entschuldigung. Ja, also ich habe ja Nein, davon keine Ahnung. Ich frage ja nur dumm. nein, mir haben bis vor 2 Jahren die Leute noch geschrieben, dass Tesla den Gewinn nur macht mit dem Verkauf von CO2-Zertifikaten. Sonst machen die Autos Verlust. Und richtig ist, dass Tesla seit 2017 oder so 200, 300, 500 Millionen Gewinn macht mit dem Verkauf von CO2-Zertifikaten. Aber 2023 hatten sie schon 10 Milliarden Gewinn. 10 Milliarden. Da habe ich gesagt, Leute, das könnt ihr mit den CO2-Zertifikaten nicht wegmachen. Bei Amazon habe ich gesagt, ich habe wirklich, halt mich heiser geredet, habe gesagt, pass auf, wenn man überhaupt Cloud Computing braucht, dann sowas wie CW, heißt das CW Color, wo man so, Ja, CW, da ja, macht man doch diese, die Bilder, ja. kann man sich Bilder ausdrucken, lädt man Ja, Bilder genau. hoch. Also praktisch, man hat das per Post, hat man den Film eingeschickt Nein, früher nein, nein, und nein, nein, das meine also ich nicht. online Dass meinst du? man online ein Bild Online, okay. zusammenstellt, ja, und Ah, diese Fotobücher. man ruft dann, man macht ein Fotobuch, man setzt Ja, das hin okay. und dann schickt man das ab an einen Ja. Server und der macht ein Fotobuch da draus und dann schickt das an einen Drucker und dann Ja. kriegt man es nach Hause. Ja. Das ist ein typisches Beispiel. Ich weiß nicht, ob Sie es über Amazon machen, aber das ist ein Beispiel für Cloud Computing, dass CW Color selber gar keine Rechner haben muss, sondern man ruft die auf im Internet und dann bezahlen die das dann Und dann sozusagen. nach Weihnachten und im September, wenn alle ihre Fotobücher machen vom Urlaub oder von den Ja. Weihnachtsdings, dann haben sie Riesenkapazität. Den Rest vom Jahr ist Ja, auch und was. mein Argument ist, dass wenn man überhaupt Cloud Computing braucht, dann vor Weihnachten, weil auch die ganze Buchführung und Finanzbuchhaltung und so, also Ja. all diese Lösungen brauchen das. Und das heißt, es ist nicht so, dass Amazon irgendwelche Server, die haben vielleicht Server im Sommer da rumstehen, das kann sein. Aber der Bedarf ist im Winter. Und weil im Winter wegen des Weihnachtsgeschäfts alle Server voll laufen von Amazon, dann kann es nicht sein, dass sie das Cloud Computing auch da drauf machen. Das geht nicht. Sie müssen schon das Okay, es haben. muss halt parat sein. So, Aber sagen wir mal so, Sie das wissen ist es halt Logik. aus Ihrer eigenen, dann modifiziere ich jetzt mein Argument, dass zumindest Google und Amazon aus ihrer eigenen Erfahrung mit ihren Ja. eigenen Clustern und so weiter das halt viel kompetenter hinkriegen als jemand anders, der Ja. das halt von null hochzieht und es nur aufgrund von Kundenfeedback optimieren kann. Kann man das so sagen dann? Aber das ist eigentlich kein Ich monetär, weiß macht nicht, das nicht man unbedingt. kann einfach die Idee nehmen und einfach ausprobieren. Das ist wieder eine Frage wie Okay. all in. Also nicht Okay. so gut probieren oder sowas. Wir hatten auch mal so Meetings, ob man, wenn Großrechner rumstehen, dass man die auch mit so Cloud Computing füllen kann. Also das Problem ist, dass Großrechner Faktor 100 oder so teurer sind. Das bringt nichts, wenn die jetzt sozusagen Fotobücher machen, die paar Cent, die kann man dann stecken oder sowas. Es gab lauter so Ideen, die kreisen natürlich bei BWLern alle um Auslastung und Effizienz und das ist so eine Geschichte. Und was dann eine Rolle spielt, ist auch das Verkaufen. Das will ich vielleicht am Schluss sagen. Man verkauft dann Cloud Computing in dem Sinne nicht wirklich, sondern man bietet, ja, die Leute nehmen das und sagen, wir nehmen das jetzt für Fotobücher zum Beispiel. Ja, und dann Gut, melden wir sich an fassen und her. mal zusammen. Wenn man die Zukunft voraussagen will, muss man sich irgendeine Idee angucken und muss gucken, was spricht eigentlich dagegen? Was davon ist einfach Physik oder sonst was, was man nicht wegkriegt? Was davon, wovon, bei was gibt es erste Anzeichen? Also, wenn alle Faktoren sozusagen potenziell weggehen können, wenn man davon die ersten Anzeichen sieht, dann weiß man Dann eigentlich, das Ding dann geht es hat los. zumindest ein sehr hohe, also man könnte dann drauf wetten, ne? Und Also es man hat ein muss, sehr hohes Potenzial ja. dann abzugehen. Ja, und man muss vielleicht ganz Schluss so ein bisschen gucken, was die Leute dazu sagen. Ja, Okay, er hat den Leuten ja. zuhören. Also Ja. praktisch vor 5 Jahren haben sie gesagt, Telemedizin mache ich nicht, ich will einen Doktor sprechen. Und heute sagen sie, ich hätte gern. Heute sagen sie, in ländlichen Regionen ist es ein Segen, dass es das gibt, aber wir müssen ja nicht Ja. 30 Kilometer fahren. Ich habe jetzt gerade eine Mail bekommen, dann höre ich auf. Sie haben bei Selbstfahrautos gesagt, ich setze mich in so ein gefährliches Ding nicht rein, ich habe Angst. Jetzt habe ich eine Mail gekriegt, das ist sozusagen das Abschmelzen. Ich habe eine Ja. Mail gekriegt, ich bin ein bisschen ängstlich als Frau und so weiter und habe Angst, von Uber-Fahrern angemacht zu werden. Und ich freue mich schon, wenn es Robotaxis gibt. Da fühle ich mich vollkommen safe. So, dann kippt sozusagen auch die Meinung so um. Und da muss man irgendwie ein Gehör für haben. Und dieses Gehör kriegt man von richtigen Menschen, nicht von der Presse. Also bitte nicht, die schreiben irgendwas, weil die müssen. Und dann sagen wir zur Presse, bitte redet mehr mit wichtigen Menschen oder mit Gunther. Ja, Gunther erklärt euch die Zukunft. Ja, Okay. okay. Lieber Dann. Gunther, ich glaube, also lieber Gunther, vielen Dank für diesen Ausflug von der Vergangenheit in die Gegenwart. Wir werden uns dann noch andere Themen, also ihr könnt ja auch mal, es sind ja so ein paar Dinge zwischen den Zeilen angeklungen. Ihr dürft euch gern was wünschen oder ansonsten gehen uns die Themen nicht so bald aus. Und wenn ihr es bisher an diesem Punkt vom Video oder vom Podcast oder so geschafft habt, ist das die Stelle, wo ihr uns einen Daumen nach oben oder 5 Sterne gebt, weil wenn ihr immer noch da seid, muss es ja interessant gewesen sein. Ansonsten, liebe Leute, lebt lange und in Frieden. Möge der Saft mit euch sein. Bye bye. Bye-bye.